Tabletten. Unter Tabletten am Morgen, wie hinter einer Glasscheibe. Rückgestellt, stark gedämmt, runtergefahren, irgendwie anders als sonst. Er bereits im wachen Schlaf, seine müden Augen. Unter Tabletten bricht selbst der Tag. Im Dämmerzustand sucht er nach seinem Schatten.